Am 26. Dezember gab es im Vereinigten Eisenhüttenwerk Fanghe ein Festmeeting der Arbeiter und der Gewerkschaftler zum 5. Jahrestag der Ernennung von Marschall Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Daran nahmen teil die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Arbeiter des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Fanghe und die leitenden Mitarbeiter und die Mitglieder des Gewerkschaftsverbandes. Auf dem Meeting hoben der Referent und Redner hervor, der verehrte oberste Führer Kim Jong-un habe schon in jungen Jahren den Genossen Kim Jong-il bei der Führung der Songun-Revolution begleitet. Dank seiner genialen Weisheit, außergewöhnlichen Führungskraft und edlen volksverbundenen Charakterzüge habe Kim Jong-un bei der ganzen Armee und des gesamten Volkes großes Vertrauen und hohen Respekt genossen. Er habe durch die weise Führung der Partei, des Staates und der Armee eine neue Ära des Sieges und der Umwälzung eingeleitet, die in die Geschichte des Vaterlandes glänzend eingehen werden.